Good morning. Guten Morgen. Do you remember what I said yesterday? Erinnerst du dich, was ich gestern gesagt habe? I said tomorrow I'll talk a little bit more about that kind of faith. Ich sagte, dass ich morgen ein bisschen mehr über diese Art von Glauben sprechen werde. So, what kind of a faith will actually bring you into the secret place? Welche Art von Glauben bringt dich tatsächlich in den verborgenen Ort? It's the kind of faith that you understand that you are hidden away inside of Jesus Christ. Es ist diese Art von Glauben, dass du verstehst, dass du in Jesus Christus drin versteckt bist. So look how this changes everything. Schau, wie das alles verändert. When you come to God in prayer, während du im Gebet zu Gott kommst, with this kind of faith, you don't see yourself anymore before God, but you see Jesus before God. Mit dieser Art von Glauben siehst du nicht mehr dich vor Gott, sondern du siehst Jesus vor Gott. And you are in Jesus. Und du bist in Jesus. So I'll give you a practical example. Ich gebe dir ein praktisches Beispiel. Let's imagine that I need 1 million for a next orphanage that I build. Nehmen wir an, dass ich 1 Million brauche, um das nächste Waisenhaus zu bauen. So I can have 2 ways of seeing myself. Da gibt es 2 Arten, mich zu sehen. I can see myself as Reinhard, who is building orphanages in Brazil, and now I need 1 million. Ich kann mich als Reinhard sehen, der Waisenhäuser in Brasilien baut und 1 Million braucht. So now I come to God and I exercise my faith for this provision. So komme ich vor Gott und übe meinen Glauben für diese Versorgung. But there's a different way of seeing myself. Da gibt es aber eine andere Art, mich selber zu sehen. It's like this. Und das ist so. I'm in Christ. Ich bin in Christus. The moment I stand before my Father in heaven regarding anything. In dem Moment, in dem ich vor dem Vater im Himmel stehe bezüglich allem. I don't see myself standing before the Father, but I see Jesus standing before the Father. Sehe ich nicht mehr mich vor dem Vater stehen, sondern ich sehe Jesus, der vor dem Vater steht. Because I'm hidden inside of Jesus. Denn ich bin in Jesus verborgen. So now. Und jetzt? How does this make a difference? Wo ist der Unterschied? What do you think when Jesus stands before the Father and needs 1 million, the Father's going to say to him? Was denkst du, wird der Vater zu Jesus sagen, wenn Jesus vor ihm steht und 1 Million braucht? You think the Father's going to say to him, well, wait a little. Denkst du, dass der Vater sagt, warte ein bisschen? Not now. Nicht jetzt. Or the Father's going to say to Jesus, pray a little harder. Oder der Vater sagt zu Jesus, bete mehr. Or the Father saying to Jesus, well, first convince me. Oder der Vater sagt zu Jesus, überzeuge mich. I want to hear your voice. Ich will deine Stimme hören. I want to see that you're serious and do a little fasting. Ich will sehen, dass du es ernst meinst und ein bisschen fastest. Well, how is the Father going to respond to Jesus? Wie wird der Vater Jesus antworten? The Father will say, listen, son, everything that's mine is yours. Der Vater wird sagen, hör zu, mein Sohn, alles was mir ist, ist dir. Just help yourself. Bediene dich. You see, the faith that makes Psalms 91 come true. Siehst du, der Glaube, der Psalm 91 wahr werden lässt? The faith that causes you to enter into the secret place. Der Glaube, der bewirkt, dass du in den verborgenen Ort eintreten kannst? Is not just any kind of faith that gives you things from God. Ist nicht irgendein Glaube, der dir Dinge von Gott gibt. But it's the kind of faith that convinces your own heart. Es ist die Art von Glauben, der dein eigenes Herz überzeugt. That you have been placed inside a person and that's the only way that God will relate to you. Dass du in die Person platziert wurdest und dies der einzige Weg ist, wie Gott sich mit dir verbindet. So look at this. This is so beautiful. Schau dies an, das ist so schön. You know, this has always fascinated me. Das hat mich schon immer fasziniert. That in the New Covenant, the Bible says God remembers our sins no more. Dass Gott im Neuen Bund sagt, dass er sich an unsere Sünden nicht mehr erinnert. That's in Hebrews. Das steht im Hebräer. But in the same letter to the Hebrews, the Bible also says that God does not forget. Im gleichen Brief an die Hebräer steht auch, dass Gott nie vergisst. So if God does not forget, how can he not remember my sins anymore? Wenn Gott nicht vergisst, wie kann er sich also nicht mehr an meine Sünden erinnern? Because there's a big difference between not forgetting or forgetting and not remembering. Weil es einen großen Unterschied gibt zwischen nicht vergessen oder vergessen und sich nicht erinnern. Look at this. Schau. When God looks at me, wenn Gott mich anschaut, did he forget all the sins that I've committed? Vergisst er all meine Sünden, die ich begangen habe? Here's what happens. Hier ist was passiert. God looks at me. Gott schaut mich an. And he remembers what Jesus did on the cross. Und er erinnert sich, was Jesus am Kreuz getan hat. Because that's the only thing he remembers regarding my sins, he can't remember anything else. Weil das das Einzige ist, woran er sich in Bezug auf meine Sünden erinnert, kann er sich an nichts anderes erinnern. So God is the one who chooses to remember the right thing. So ist Gott derjenige, der wählt, sich an das Richtige zu erinnern. And that's the incredible, powerful truth. Und das ist eine kraftvolle Wahrheit. If I see myself truly in Jesus by the right kind of faith, wenn ich mich wahrhaftig in Jesus sehe, durch die richtige Art von Glauben, suddenly everything changes. Ändert sich plötzlich alles. Because the Father sees me in Christ, therefore the Father sees me healed, the Father sees me prosperous, the Father sees me victorious. Weil der Vater mich in Christus sieht, sieht er mich geheilt, der Vater sieht mich wohlhabend, der Vater sieht mich siegreich. The Father sees me above every single problematic circumstance in the world. Der Vater sieht mich über jedem Problem und jedem Umstand auf dieser Welt. But we don't see ourselves like this. Jedoch sehen wir uns nicht so. And the devil is terrified that we might see ourselves like this. Und der Teufel fürchtet sich davor, dass wir uns so sehen könnten. You know, the devil will not worry about many things that you do and believe. Der Teufel sorgt sich nicht um die vielen Dinge, die wir tun und glauben. But there's one thing he really, really worries about. Aber es gibt etwas, was ihm wirklich Angst macht. Dass du dich durch den Glauben alleine in Jesus Christus siehst und auf keine andere Art und Weise. Because that will be problem for him. Denn das wird für ihn zu einem Problem. That's the only faith you can enter the secret place. Das ist der einzige Glaube, wie du in den verborgenen Ort eintreten kannst. That from now on you don't see yourself outside of Jesus anymore. Dass du dich von jetzt an nicht mehr außerhalb von Jesus siehst. If Jesus is the heir of all things, so are you. Wenn Jesus der Erbe von allem ist, so bist es auch du. If Jesus is safe from the pestilence at night, so are you. Wenn Jesus von der Pest in der Nacht sicher ist, so bist du es. If Jesus is not worried about the darkness and the night and the disease and the problems, neither do you have to be. Wenn Jesus sich nicht vor der Dunkelheit der Nacht, den Krankheiten und den Problemen fürchtet, musst du dich auch nicht fürchten. We need to come from having faith for things to having faith that we are in Christ. Wir müssen wegkommen von Glauben an Dinge und hinkommen zum Glauben, dass wir in Christus sind. That's the game changer. Das ist der Game Changer, der Wegbereiter. So remember. Erinnere dich also. The secret place is a person, Jesus. Der verborgene Ort ist eine Person, Jesus. And it's not enough to believe in him to save you or even to believe in him to heal you. Und es ist nicht genug, an ihn zu glauben, um gerettet zu sein, oder sogar nur an ihn zu glauben, um dich zu heilen. You have to believe that you are inside of him. Du musst glauben, dass du in ihm bist. Then you can experience Psalms 91. Dann kannst du Psalm 91 erleben. See you tomorrow. Bis morgen.